Hauptsache, wir leben. Und viel mehr ist es auch nicht als Leben nach Verlassen der heiligen Heimat. Keiner schaut gnädig herab auf unseren Zug. Aber auf uns herabschauen tun sie schon. Die Schutzbefohlenen. Von Elfriede Jelinek. Wir flohen, von keinem Gericht des Volkes verurteilt, von allen verurteilt dort und hier. Wir versuchen, fremde Gesetze zu lesen. Man sagt uns nichts, wir erfahren nichts. Wir werden bestellt und nicht abgeholt. Wir müssen erscheinen. Wir müssen hier erscheinen und dann dort. Doch welches Land wohl liebreicher als dieses? Und ein solches kennen wir nicht. Welches Land können betreten wir? Keins. Betreten stehen wir herum. Wir werden wieder weggeschickt. Wir legen uns auf den kalten Kirchenboden. Wir stehen wieder auf. Wir essen nichts. Wir müssen doch wieder essen. Wenigstens trinken. Wir haben hier so ein Gezweig für den Frieden. So Zweige von der Ölpalme. Nein, vom Olivenbaum haben wir abgerissen. Ja, und das hier auch noch. Alles beschriftet. Wir haben sonst nichts. Wem dürfen wir ihn bitte überreichen, diesen Stapel? Wir haben 2 Tonnen Papier beschrieben. Man hat uns natürlich dabei geholfen. Bittend halten wir es nun hoch, das Papier. Nein, Papiere haben wir nicht, nur Papier. Wem dürfen wir es übergeben? Ihnen? Bitte, hier haben Sie es. Aber wenn Sie nichts damit anfangen, müssen wir das alles noch einmal kopieren, noch einmal ausdrucken. Das ist Ihnen doch klar. O Drom, ihr Himmlischen, wir falten Frauen die Hände. Ja, ihr seid gemeint, schaut nur herab. Wir beten zu euch. Ja, ihr. Denen die Stadt und das Land und die leuchtenden Wasser der Donau wohl und auch ihr Schwerstrafenden in den Behörden noch wohler gehört. Ihr sagt uns einmal dies und dann sagt ihr uns das. Und nichts können wir gerecht werden. Doch gerecht seid ihr ja auch nicht. Plus du, lieber Himmelvater. Was sollen wir machen gegen euch? Ihr dürft alles. Ihr könnt alles. Fast hätte uns die See vernichtet. Fast hätten uns die Berge vernichtet. Jetzt sind wir in dieser Kirche. Morgen werden wir in diesem Kloster sein, dank dem Herrn Gott. Dank dem Herrn Präsidenten. Sie wurden eingesetzt. Sie haben sich eingesetzt. Doch wo werden wir übermorgen sein? Und danach? Wo wird uns ein Bett versagt werden? Wo werden wir uns ein Bett erzwingen können? Wo werden sie uns wieder rauswerfen? Wo werden wir unsere eigenen Knochen vergraben können? Das heißt, wer wird das alles machen? Wer wird das für uns tun? Wer wird dafür sorgen, dass wir sein denn auch erblickt werden? Und das ohne Abscheu? Die von des Bachs Ufern, des Meeres Küste, den Waldbüschen der Heimat verscheuchten, wehklagend im Gram verlorener Heimat, verwirrt von deren urmütterlichem Zorn, die können sie hier sehen. Keiner rühmt sich hier, irgendjemand zu entstammen. Es würde ihm auch nichts nützen. Und wieso, bitte, wieso sind sie hier auch zornig auf uns? Das verstehen wir nicht. Wir sind längst schmerzbefreundet, ja. Aber was haben wir hier getan, dass sie uns in Angst halten? Angst. Überall. Angst vor den meinen, die ich verließ, dass ich wieder zurück muss. Vor ihnen aber noch mehr Angst, dass ich bleiben muss, dass ich nicht bleiben darf. Jetzt geben sie mir gleich recht, jetzt werden sie mir gleich recht geben. Wenn sie überall Angst haben, werden sie sagen, warum sind sie dann hergekommen? Um neue Angst zu haben, schon wieder? Hören Sie, Herr, ja, Sie. Flehend wenden wir uns Ihnen zu. Uns hat irgendwer gezeugt und irgendeine geboren. Wir verstehen, dass Sie das überprüfen wollen, aber Sie werden es nicht können. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Man hat uns Videos geschickt, meiner Familie, als ich sie noch hatte. Inzwischen alle tot. Alle tot. Kein einziger noch da. Ich bin der Letzte. Mein alter Horizont nicht Gegenstand mehr. Dem steht nichts entgegen. Sie sind ja alle weg. Alle tot. Nur ich nicht. Ich bin jetzt da. Und was machen Sie mit mir? Der Horizont wird zum Nichts. Am Gebirge endet er. Das Meer ist ein Loch. Ein Schlund, eine Schlucht. Es ist doch keiner mehr da. Es ist keiner mehr dort, nur ich bin hier und nicht dort. Aber hier, angewiesen auf meine Erinnerungen, sind alle tot. Sind woanders tot. Sowieso tot. Ich bin der Letzte. Ein hartes Los. Ich klage es laut. Ich habe das Traurigste losgezogen. Hören Sie? Da werden zwei unserer Verwandten geköpft. Danach waren noch einige übrig, fotografiert mit dem Handy, solange noch Zeit war. Jetzt sind sie es nicht mehr. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt nur noch mich. Aber dieses schwer zu enträtselnde Geschick, denn wieso machen Menschen das? Zwei meiner Cousins sind einen Kopf kürzer gemacht. Ich flehe zu ihnen. Ich weiß, das würden sie mir nicht antun. Das können sie gar nicht. Aber sprechen meine Cousins nicht für mich? Mit ihren zerschnittenen Hälsen und ohne Kopf? Spricht das nicht für mich? Das so Schweres ich erlebt habe? Willst du uns nicht? Ja, du? Wir dunkle, sonnenglutgewohnte Schar. Wir kehrten dann um. Bloß wohin? Zu anderen Erdumnachteten. Endumnachteten. Überhaupt umnachteten. Alle, alles umnachtet. Wo wir nicht sind, aber hin sollen, hin auch wollen. Gibt es diesen Herrn Präsidenten oder was er ist? Gibt es den Herrn, den Allaufnehmenden? Nein, es gibt ihn nicht. Es gibt keinen Allaufnehmenden. Da könnte jemand eher das All bei sich aufnehmen als alles, als uns. Nichts und niemand nimmt uns auf. Das ist unerhört. Und unerhört bleiben auch wir. Den Kopf haben sie meinen beiden Cousins abgeschnitten. Dafür gibt es einen Zeugen. Die Kamera hat heute jeder dabei, ist überall angebracht, angenagelt. Alles kann auf der Stelle bewiesen werden. Hier können Sie sehen, den Beweis sehen auf diesem Video, wie zwei Männern die Köpfe abgeschnitten werden. Ist das nicht furchtbar? Sie glauben nicht, dass das meine Cousins sind? Ich habe Zeugen. Sie glauben es nicht, aber sehen können Sie es. Sie sehen es hier. Meine Familie hat das Video, die gibt es aber nicht mehr. Die Familie, die sind jetzt alle tot, aber das Video ist übrig. Keiner schämt sich dafür, nur Sie schämen sich meiner. Und Ihre Einbildungskraft reicht nicht aus. Nichts reicht Ihnen aus und nichts reicht bei Ihnen aus, nur fortscheuchen. Menschen, die einst gezeugt und geboren wurden, wegscheuchen, das könnt ihr. Und das Kopf abschneiden, das ist ja gar nichts. Gegen die anderen Leiden, die es schon überall gegeben hat und die, logisch, noch länger gedauert haben. Die Leiden dauern immer länger als alles. Die Leiden sind alles, was dauert, und sie dauern niemandem. Das lockt kein Hund hinter dem Ofen hervor. Man hat Vater, Mutter, alle Geschwister umgebracht, aber das ist gar nichts. Das ist nichts. Alle unsere Vorstellungen werden auf ein Objekt bezogen. Die Subjekte gelten nichts. Die Toten gelten nichts und sind nichts. Auf die Toten können wir uns nicht berufen, wenn wir ein Aufenthaltsrecht ableiten wollen. Die wollen uns hier ja selber ableiten. Wie Flüsse. Ins Nirgendwo, wo die nicht mehr über die Ufer treten. Ein Meer, das sie widerrechtlich betreten, die Flüsse, wo sie nirgends mehr hinein- oder hinaustreten können. Wo sie niemanden treten und wir nichts betreten dürfen. Ableiten, rausschmeißen und dann weg mit ihnen. Alle tot. Sowieso. Warum also sollte ich als Letzter noch leben? Das verstehen Sie nicht? Und? Und? Was jetzt? Den Herrn in diesem Land würden wir, wir dürfen ja nicht, aber wir würden wir, wie es Fremdlingen ziemt, verständig unsere blutschuldlose Flucht erzählen. Ja, aus unseren anspruchslosen Augen werden wir sanftmütig schauen und um eine Decke und etwas zu essen bitten. Sehen Sie? Werden Sie Stellvertreter von Stellvertretern, die aber auch alle nicht hier stehen, die vertreten sich ja woanders, sagen? Ihre Augen sind ja gar nicht anspruchslos, auch wenn Sie das behaupten. Sie stellen ja doch Ansprüche. Heute wollen Sie Decken, Wasser und Essen. Was werden Sie morgen verlangen? Unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Berufe, unsere Häuser, unsere Wohnungen. Was werden Sie morgen verlangen? Heute verlangen Sie vielleicht noch nichts oder nicht viel. Aber morgen wird es viel sein. Das wissen wir schon. Deswegen sind wir ja die Stellvertreter von Stellvertretern von Stellvertretern. Was sagen Sie? Wir achten darauf, weder vorlaut noch zu breit, noch zu ausführlich, noch zu schleppend, noch zu schnell, noch zu langsam im Reden zu sein. Nichts davon können wir sein. Wir sprechen Ihre Sprache leider nicht. Wo ist der Dolmetsch? Wo ist er hin? Sie haben uns einen versprochen. Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist der Mann, der Ihnen sagt, dass wir weder zu schleppend, zu langsam noch zu schnell reden sollen? Wer sagt Ihnen das? Es ist egal. Denn Wesen wie wir sind Ihnen gar sehr verhasst. Das sehen wir. Das ist klar. Nachgeben müsstet ihr, so wie wir nachgeben und aus der Kirche endlich ins Kloster gehen. Wir haben nachgegeben und jetzt sind wir weg. Wir sind ihnen aus den Augen der Öffentlichkeit geschafft, fortgeschafft. Nachgeben müsst ihr. Hat man uns gesagt, sagt man uns ständig, sagt man uns auch jetzt. Nachgeben müsst ihr, flüchtig, fremd, bedürftig hier, so wie ihr seid. Nachgeben müsst ihr. Seht ihr? Das habt ihr kapiert. Habt schon nachgegeben. Flüchtig, fremd, bedürftig. So jemand darf hier nicht sprechen. So jemand darf hier nicht sein. Denn kecke Rede ziemt den Unglückseligen nie. Sie werden jemanden verständigen, dass wir endlich verständig sind und von der Kirche ins Kloster übersiedeln. Das steht gerade leer. Hier. Im Fernsehen zeigen Sie es schon, im Radio sagen Sie es schon, in der Zeitung wird es bald stehen. Die Kirche zwar auch leer, doch auch sie steht, steht sogar besser da. Dort sollte jederzeit der Gläubiger seines Gottes hinein dürfen, den wir dabei stören würden, das verstehen wir. Wir stehen ja selbst in der Schuld unseres Gottes, der, wie Ihrer, ausschließlich die Schuldlosen liebt. Und was bringt uns das jetzt? O droben, ihr Himmlischen, wir falten fromm die Hände. Wir beten zu euch, denen die Stadt und das Land und die leuchtenden Wasser der Donau wohl und auch ihr Schwerstrafenden in den Behörden noch wohler gehört. Ihr sagt uns einmal dies und dann sagt ihr uns das. Und nichts können wir gerecht werden, doch gerecht seid ihr ja auch nicht. Ihr Engel plus du. Lieber Himmelvater, was sollen wir machen gegen euch? Ihr dürft alles, ihr könnt alles. Wir verstecken uns in Kirchen, in Klöstern, aber wir sollen nicht bleiben, sonst wäre es ja kein Versteck. Diese Kirche ist ein offenes Versteck. Das Fernsehen war schon da. Es holt alles ans Licht, das es sich selbst mitbringt. Da liegt einer, dort drüben auch, erfüllt vom Namen des ewigen Verhängnisses, fremd zu sein. Ein harmonisches Miteinander wird verlangt. Nein, nicht von den Toten, die sind ja weg, von uns. Denn wir sollen zum gemeinsamen Wohlstand beitragen. Wie geht das? Wie geht das? Welchen Wohlstand? Wir haben von Ihnen zwar schon gehört, wir haben ihn sogar gesehen. Wir sind ja nicht blöd, wir schauen uns um. Aber wie geht das mit dem Wohlstand? Wenn er gemeinsam ist, müssten doch auch wir ihn haben. Es müsste uns doch etwas zugänglich sein, irgendwas, müssten wir doch kriegen. Stattdessen nennt ihr uns fluchempörte Brut. Brut, Brut. Wie Tiere. Ausländerbrut. So nennt ihr uns und wendet sühnende Mittel des Landes an, wo gar keine Sünde geschehen und das Land gar keine Mittel mehr hat? Von alter Blutschuld, die grauenhafte Erde Schoß entwich, ausgerechnet zu uns, zu meiner Familie, kann niemand befreit werden. Es kann keine Ausnahme gemacht werden, außer mir. Ich bin außer mir. Alle tot, alle tot. Grauenhaft entwichene Schuld. Aber das ist ihnen Wurst. Das kümmert sie nicht. Allvernichtendes, das kann ich jetzt nicht lesen, Mord, Gen. Nein. Von Genen wissen wir nicht. Wir sind Bauern gewesen. Wir sind Ingenieure gewesen. Wir sind Ärzte gewesen. Ärztinnen. Schwestern. Wissenschaftlerinnen. Wir sind etwas gewesen. Jawohl! Freiheit kann ein Gefühl sein. Ich sag's Ihnen, ein Gefühl, das hat nicht jeder. Der Sport kennt dieses Gefühl, die Natur kennt es, auch der Skifahrer in den Bergen kennt es. Das heißt, jeder kennt das Gefühl der Freiheit. Alle kennen es, jeder kennt sie. Die Freiheit. Na, die haben wir noch gebraucht. Ja. Die haben wir gebraucht. Lasset uns fliehen. Unbezwungen und vom aufgeräumten Schreibtisch. Lasset uns aufgeräumt fliehen. Die Freiheit brauchen wir für die Freizeit. Die Freiheit, die haben wir gebraucht. Ja, genau die, wir brauchen sie. Oje, nichts mehr übrig. Ich wollte Ihnen noch was aufheben, aber es ist einfach nichts mehr da. Ich nehme mir diese Freiheit und diese auch noch und auf einmal ist nichts mehr übrig. Ich lasse mir selbst keine Freiheit mehr übrig. Dumm gelaufen. Nein, die andere ist schöner, die nehme ich. Was, die hat schon ein anderer? Unerhört. Ich nehme mir die Freiheit daneben, auch wenn schon ein anderer sein Handtuch draufgelegt hat. Ich bin so frei, andere Menschen zu brauchen. Nein, zu gebrauchen. Nein, falsch, die Freiheit gebrauche ich, ja. Und zwar brauche ich sie, damit ich die Freiheit anderer echten achten kann. Andere Menschen aber nicht. Die brauche ich nicht. Die Freiheit aber schon, ja. Anerkennen, achten und respektieren. Die Freiheit, die sich auch als Meinungsfreiheit ausdrücken kann wie eine Zitrone. Nichts mehr übrig, wenn man die Meinung fest herausgedrückt hat, dann ist nichts mehr da. Doch es war schon vorher nicht mehr viel übrig. Ich habe mir die Freiheit genommen, eigener Meinung zu sein, aber jetzt ist nichts mehr übrig, nichts mehr da. Auch von meiner Meinung nichts. Oje, Entschuldigung, habe ich mir etwa alle Freiheiten genommen? Aber da sind doch noch welche, die ich vorhin weggeschmissen habe. Die können Sie gerne haben. Im Mistkübel müssten auch noch welche sein. Ich bin nicht so. Die können Sie haben. Die sind sicher noch ganz gut. Sie können ertrinken, ersticken, erfrieren, verhungern, erschlagen werden. Alles schöne Freiheiten. Wenn auch nicht Ihre. Aber Sie sind vielleicht zu großzügig und geben Sie weiter. Danke. Vielen Dank. Sie wissen ja, Sie haben jede Freiheit, meine Meinung nicht zu teilen. Gut. Ich würde sie eh nicht teilen. Jedenfalls nicht mit Ihnen. Denn niemand bestimmt über mich, meine Meinung und mein Leben außer mir selbst. Und ich bestimme ganz bestimmt nicht, dass Sie über mich bestimmen und meine Meinung teilen. Von der kriegen Sie nicht das kleinste Stück ab. Ich werde doch wohl bestimmen dürfen, mit wem ich teile. Das hätten Sie erwarten müssen, als das Licht vorhin geblinzelt hat, bevor es ausgegangen ist. Ich gehe jetzt auch. Überall werde ich gerufen. Sie hat keiner gerufen. Sie ewig Umnachteter. Gehen Sie zurück mit Ihrem blöden Zweig zu Ihrem Gott. Gehen Sie bitte mit Ihrer Sippe. Sterben Sie stumm in Schlingen, in Solingen, wo auch immer. Oder wenn euch das lieber ist, verdrahtet euch. Stopft euch was in die Ohren. Das ist zu laut. Können Sie das nicht leiser drehen? Das können Sie nicht? Unerhört, ihr Götter droben. Unerhört euch. Und was soll der grausame Hass hier? Was will er hier? Der ist hier falsch. Die Freiheit endet dort, wo ihre beginnt. Jawohl, aber ihre beginnt nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Und meine endet nicht. So, ihre endet, bevor sie beginnt. Und meine beginnt überhaupt immer und endet nie. So, nein, nicht so. Bitte kommen Sie mir nicht so. O droben, ihr Himmlischen, wir falten fromm die Hände. Wir beten zu euch, denen die Stadt und das Land und die leuchtenden Wasser der Donau wohl und auch ihr Schwerstrafenden in den Behörden noch wohler gehört. Ihr sagt uns einmal dies, und dann sagt ihr uns das, und nichts können wir gerecht werden. Doch gerecht seid ihr ja auch nicht, ihr Engel plus du, lieber Himmelvater. Was sollen wir machen gegen euch? Ihr dürft alles, ihr könnt alles. Na, will keiner auf dieses Fundament steigen? Auf diese Klippe, von der wir jahrelang geworfen werden sollten? Will keiner mit rauf auf dieses Boot, damit wir nicht so allein sind dort? Denn wir sind durchaus bereit, auf dieses Fundament aus Menschen zu steigen, zu dem wir hier zusammengepresst worden sind, so viele von uns. Man braucht eine Axt, um uns wieder auseinanderzukriegen, Stück für Stück aus unserem Haufen. Zusammengebacken wie Brot sind wir. Wie soll man uns da bloß rausholen? Durch die Bullaugen? Aus dem Rumpf, der wir selber sind? Die Rumpfmenschen, keine Einzelnen mehr, ein Menschenkuchen, ein grober Menschenklotz unter ihrem groben Menschenkeil. Die Taucher kommen uns holen. Jetzt kümmert man sich um uns. Vielen Dank. Wir stehen zusammen. Was bleibt uns übrig, bevor sie uns trennen? Einzeln sind wir aber nicht mehr zu haben. Nie mehr wieder. Auch wenn man uns einzeln hinaufbringt. Wann sind wir wieder wer? Wir sind alle und niemand. Wir umarmen uns. Für immer. Es ist die Grundlage des Zusammenlebens. Und Zusammenleben, das wollen wir. Egal mit wem, sogar mit Ihnen. Wenn es sein muss. Wenn man uns lässt. Ich meine, wenn es sein darf. Das wollen wir ja. Das bedeutet uns alles. Das bedeutet, dass wir sind. Dass wir etwas sind. Dass wir ein Etwas sind vor diesem reinen Horizont. Auf diesem Fundament, auf das wir bauen. Auf das wir nicht bauen dürfen, aber trotzdem bauen. Die Genehmigung kommt halt später. Die Kenntnis ihrer Werte haben sie uns vermittelt. Vielen Dank. Wir können sie nachlesen und steigen jetzt auf dieses Fundament der gemeinsamen Werte. Wir wollen die Grundlage dieser Gesellschaft kennenlernen. Bitte sagen Sie uns, wie wir zu dieser Grundlage kommen können, damit wir dann von dort aus auf das Fundament der Werte steigen können, bevor die noch auf uns draufsteigen. Die wollen ja vielleicht auch höher hinauf. Klar. Wir wollen ihre Werte unbedingt in Beruf, Schule, Berufsschule und Familie, die ich nicht mehr habe. Sie sind alle tot. Von zweien haben wir Videos, wie sie geköpft worden sind. Wir wollen ihre Werte gern vertreten, wo immer sie wollen, denn wir wissen, sie würden ja niemanden köpfen. Sie würden uns nicht köpfen und auch sonst niemand. Außer es kommt ihnen jemand dumm, das muss aber dann schon ganz dumm gelaufen sein, weil es viel Arbeit macht, das ist nicht ohne. Aber am Ende hat man Erfolg. Ohne Kopf kann niemand leben, das ist ein nachhaltiger Erfolg. Und Nachhaltigkeit ist ihnen ja wichtig. Wir wollen auch in ihre Schwimmbäder. Und wenn sie uns nicht rechtzeitig umbringen, sind wir auch dort. Dort wollen wir köpfeln, dann schwimmen, dann die Regeln für den Wettkampf des Schwimmens beachten, dann andere Regeln beachten, dann die Vorfahrt beachten. Das können wir auch. Das können wir. Das ist nicht gefährlich. Wir wollen das alles. Wir wollen es wirklich. Wir wollen Arbeit, Schule, Freizeit mit Leben erfüllen. Wenn auch nicht mit unserem. Denn davon haben wir zu wenig und schon zu viel hergegeben. Damit können wir nicht mal ein Windrad antreiben. Kein einziges. Und viele sind sowieso weg. O droben, ihr Himmlischen, wir falten fromm die Hände. Wir beten zu euch, denen die Stadt und das Land und die leuchtenden Wasser der Donau wohl und auch ihr schwer Strafenden in den Behörden noch wohler gehört. Ihr sagt uns einmal dies, und dann sagt ihr uns das. Und nichts können wir gerecht werden. Doch gerecht seid ihr ja auch nicht. Ihr Engel plus du, lieber Himmelvater, was sollen wir machen gegen euch? Ihr dürft alles, ihr könnt alles. Unsere Existenz ist unser Zahlungsmittel. Ein anderes haben wir nicht. Kurz und klar, wir haben nichts. Wir haben unsere Existenz als Zahlungsmittel. Aber wir sind nicht der Zahlungsmittelpunkt. Nein, sind wir nicht. Der ist die Frau Yumasheva. Hier steht ihr Name, ich hoffe, richtig geschrieben. Das Jelzins Tochter. Eine Tochter, ja, eine Tochter. Eine Blitzeingebürgerte. Die hatte es. Die hatte die Zahlungen leisten können. Die hat sich Zahlungen leisten können. Und wenn nicht sie, dann jemand anderer für sie. Es muss immer gezahlt werden, um die Einzigartigkeit eines Menschen zu respektieren und anzuerkennen. Dafür ist gezahlt worden, dafür muss gezahlt werden. Für diese Tochter ist gezahlt worden, wenn auch vielleicht nicht von ihr selbst. Irgendwer wird schon gezahlt haben, um Gerechtigkeit im Großen, nicht nur im Kleinen, zu ermöglichen. Dass sie da wohnen darf, diese Tochter von Herrn Jelzin. Er ist inzwischen verblichen. Damals war er vielleicht noch rosig. Nein, er rötlich blühend, ich glaube aber nicht, ich müsste nachrechnen, hab keine Zeit dafür, muss wahrscheinlich auch gezahlt werden, um das auszurechnen, muss einer zahlen, um ein Opelwerk mit der russischen Bank zusammenzustellen, um Autos zusammenzustellen, muss gezahlt werden und dann noch einmal gezahlt, wenn jemand das Auto dann kauft. Ich respektiere jede Zahlung, die geleistet wurde, damit diese Tochter hier wohnen darf. Ich respektiere das, indem ich mein Handeln entsprechend gestalte und nicht zahle. Ich könnte ja gar nicht zahlen, daher habe ich kein Recht, hier zu sein. Ich zahle nicht und kann nicht. Ich kann nicht zahlen und tue es auch nicht. Oder die andere. Allen Fremden widmen wir sie, allen gönnen wir sie, wohlbedacht. Lorbeer geschmückt ist sie, keine Frucht teilt sie, keine Furcht. Für einen abgerundeten Klangkörper wie den dieser anderen Tochter braucht es viele Stimmen, aber nur eine Summe, und die wurde wiederum beglichen mit ihrer Stimme. Wir wollen doch alle miteinander harmonisch klingen, ja alle, nicht wahr? Und dafür brauchen wir nicht nur unsere Stimmen, die wir sowieso nicht haben, sondern die Stimme dieser zweiten Tochter. Ja, genau die, die von weit her kommt. Nicht mehr starret der Bergwald der Heimat auf sie. Sie ist jetzt bei uns. Sie ist angekommen. Oder nicht? Noch nicht? Es wurde die Maut bezahlt für sie und sie ist gekommen. Nicht von flüchtigen Dämpfen umwallt, nicht aus zusammengezogenen Wolken gespuckt, nicht mit Bespritzung der übertauten Wälder und schon gar nicht mit Getöse. Nein, das hätte sie nicht haben wollen. Nicht mit Getöse, ermüdendem, besser leise. Hier ist jetzt ihre Wohnung und ihr Sitz. Hier stehen die Gemächer. Ein Gott hat tief im geheimen Dunkel, nicht im Verlies, nein, dort nicht, für sie bezahlt. Aber Gott gibt's nur einen. Unserer zahlt nicht, bezahlt wird nicht. Nicht für uns jedenfalls, nicht für eine Heimat. Schaut sie euch an, hier ist sie, für die bezahlt wurde. Hier ist sie, die neue, vom Himmel zur Erde fuhr sie hinab. Entschuldigung, mit dem Flugzeug kam sie an, mit dem Flieger, ja. Aus dunkler Nacht ihrer Heimat in die Helle des Tages der neuen Heimat, die unsere nicht werden darf, ihre aber schon ist, dass diese Frau mit uns zusammenklingen darf. Na, mit uns nicht. Wir dürfen nicht klingen und nicht klagen. Wir dürfen gar nichts. Nicht einmal hier sein. Diese Frau klingt, sie erklingt, die schöne Verführte, der das Land gleich erlag. Sie klingt, die Liebe, die Gute. Keine der Töchter soll leiden, sie sollen hierbleiben und eine Ruhe geben oder singen. Das bleibt ihnen überlassen, es ist bereits für sie bezahlt. Für die eine bezahlt, die andere kommt zum Ufer, wo die Musik zu spielen pflegt und singt. Selbst, wie wunderbar, keiner hat je solche Hörner gesehen, solche Stimme gehört. Hier, bitte, sie können gern fühlen, wenn sie nicht hören wollen, aber die wollen sie sicher hören, das garantieren wir ihnen, die wollen sie hören. Ein jeder kommt bewundernd ihr näher. Wir aber, ein sprechender Zug ins Nichts. Wir aber, die der Fuß im Staub gezeichnet, aber es bleibt keine Spur. Wir sind Gezeichnete, im Staub Gezeichnete, von Meerwasser und Treibstoff Verklebte, Zusammengeklebte, von der Enge, von zu viel Nähe Zusammengeschweißte. Wir aber, hangend der seufzenden Kuh im schneeigen Nacken, sehend die tapferen Fahrer im Tiefschnee, im Unberührten. Alles unberührt, alles weißer als weiß. Wir aber, wir rühren niemand und uns berührt keiner. So, wir müssen schweigen. Und das ist vernünftig, denn uns versagt jeder die Antwort. Unserem Wort, nur Seufzer gepresst aus der Tiefe des Herzens, versagt man die Antwort. Wir geben dem Redenden alles, wir geben ihm jede Auskunft, aber keiner will eine. Man will nur diese Tochter singen hören und die andere gar nicht hören. Für die wurde bezahlt. Ach, wir Unwissenden. So. Diese Tochter singt jetzt bei Ihnen im Chor. Freuen Sie sich. Wir freuen uns für Sie, wenn Sie sich nicht freuen wollen. Sie können das hören. Großartig. Genießen Sie es. Doch wir? Wir kennen keine Konzernchefs. Wir kennen niemand. Nicht einmal uns selbst. Wer kennt sich schon? Wer kennt sich schon aus? Es genügt nicht. Nichts genügt, obwohl wir doch so genügsam sind. Uns bürgert keiner ein. Wir haben niemand hinter uns, der einen Konzern hat. Wir haben nicht einmal jemand hinter uns, der ein Einfamilienhaus hat. Doch, das vielleicht schon. Den vielleicht schon. Der will ja auch seine Rolle in der Umwelt. Moment, er sucht sie derzeit noch. Gleich wird er sie gefunden haben. Aber vielleicht findet er sie ja in uns. Wer weiß? Das Wasser trifft die Schuld. Grüß Gott. Schuld. Danke. Dass du mir mehr als Zinsen zahlst, dass du mit deinem Kapital zahlst, mit Menschen, die hier erschienen sind, als Zahlungsmittel ihrer selbst. Ich stecke sie ein. Hast du noch mehr von denen oder hast du schon genug von ihnen? Diese Frage entfaltet sich mir und so mache ich mich auf den Weg, der mir dem lieben Wasser nachgeht. Oder ist es umgekehrt? Gehe ich einem Weg nach Könnte schon sein. Da so viele mich entlang gehen und in mir aufgehen wie Sonnen und dann erlöschen. Ich dämpfe sie aus. Und aus. Sie gehen über mich hinaus. Und fort. Du Herr in der Schweiz, in Kanada, im Ösenland, du Herr der Ersatzteile, Herr allen Bestands. Ich meine aller Bestandteile, denn das Ganze hast du ja leider nicht gekriegt. Wir können nichts dafür, dass du nicht verwandeln durftest, das Mädchen. In eine Kuh, Die Ersatzteile, die Bestandteile ins Ganze, in den Bestand, ins ganze Auto, all die Opfer für den Opel umsonst. Vergeblich, meine ich. So wie Vergeblichkeit unser aller Los ist. Leider, denn Mitbestimmung, Teilnahme bedeutet nicht nur, seine Stimme bei Wahlen abzugeben. Besser, man hat gar keine. Dann muss man gar nicht erst hingehen. Denn Demokratie ist sowieso viel mehr als das. Das hast du erkannt mit deiner Partei. Wir haben gar nichts erkannt. Das ist egal. Wir dürfen sowieso nicht wählen. Wir dürfen nicht einmal wählen, wo wir unser Bett aufstellen. Du Herr des schiefgegangenen Autokaufs. Autofabrikkaufs, meine ich. Du hast es nicht gekriegt. Hast das Opelwerk nicht gekriegt. Trotz aller Opfergaben. Keine davon Geschenke. Nur eine. Ein Geschenk für die Jelzin-Tochter. Ein schönes Geschenk. Und doch bist du unser Herr, obwohl du uns gar nichts gibst. Du gibst uns nichts. Nicht wie Jesus, aber doch unser Herr. Jedenfalls in gewisser Weise. O Herr, du, Zahlungsmittelpunkt von vielen, zahle bitte auch für uns. Sei der Staat, führe ihn, zahle für uns. Aber nein, das machst du nicht. Eine Blitzeinbürgerung zu vollziehen, das schaffst du. Aber den Opel zu kriegen, das hast du nicht geschafft, siehst du? Herr, du, dafür bringen wir Opfer. Allgerecht bitte auch du sein, du Staat sein. Ach was, gerecht genügt auch. Allgerecht noch besser. Denn da würde er uns allen gerecht, fromm und treu. Lieber Staat, in den wir rein wollen, unser Hort, der du noch werden sollst. Bitte helfen Sie uns. Du, Herr, bist offen für Neues, Fremdes? Nein, bist du nicht. Aber wir sollen es sein. Du, Herr, jetzt kommt's. Du bist nicht Präsident, aber wahrlich, wir sagen dir, frag, was du für die anderen tun kannst, nicht, was die anderen für dich tun können. Hier steht das. War das nicht schon? Vielleicht, aber hier steht es. Uns fehlen die Worte. Wir aber, wir könnten etwas tun, wir würden sogar gern etwas tun, aber vielleicht wäre es das Falsche, doch wir würden etwas tun. So, alles beginnt ja mit einem schlichten Regen. Nein, nicht mit dem, der Segen bringt. Da müsste man sich ja selber regen, aber das dürfen wir nicht. Wir dürfen uns nicht regen. Ausgerechnet wir, die es so gern wollten, dürfen uns nicht regen. Wir dürfen keinen Segen bringen. Und dieser Regen, dieses Jahrhunderthochwasser damals, das war der Beweis, dass wir nichts machen konnten. Dass Regen nicht unbedingt Segen bringt. Egal, ob wir was machen oder nicht. So, wir holen weiter aus, treffen aber niemand dabei. Katastrophenalarm, Feuerwehr, Bundesheer, Nachbarschaftshilfe, ja, hier steht's. Alles macht sich auf die Socken, alles läuft auf Hochtouren, alles regt sich, alles bewegt sich um Überschwemmungen. Ja, auch die von Menschen wie uns. Wir würden sie glatt überschwemmen, wenn man uns ließe. Wir würden Überschwemmungen aber auch wieder aufwischen, wenn nötig mit unseren Haaren. Und Gummistiefel treiben wir auch noch auf. Ehrlich, wenn das Wasser vom Äther zur Erde hinabfährt, würden wir ihm das Gas abdrehen und es aufhalten. Da haben Sie recht, alles. Alles rückt aus, um Überschwemmungen zu verhindern und noch Schlimmeres zu verhindern. Uns zu verhindern. Zu verhindern, dass Menschenzüge sie überfluten. Ein wahres, nein, ein unwahres Meer. Ein Meer zum Meer. Ein Meer ins Meer, wo sie enden. Wo sie endlich enden. Und schon sind es einige weniger, die da sind. Dafür kommen immer mehr. In entscheidenden Zügen, in schon auf dem Wasser verscheidenden, verschiedenen Booten. Sie kommen und das muss verhindert werden. Wir sind ja viele, aber gleichzeitig wenige. Wir sind das Rinnsal, das später dann aus dem Tiefkühlwagen rinnt, wenn wir endlich erfroren sind und dann wieder auftauen. Geschleppt? Gewaschen? Nein, das nicht. Aber geschleudert auf der Autobahn, zwischen schönen Aufbauten ihrer Kultur, immer höher, immer weiter, dem Lärmschutz dienend, nicht unserem Schutz. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Bauten aufzustellen, die wir nicht sehen. Na sowas. Dieses Auto hat überall Wände. Man kann nicht rausschauen, man sieht nichts. Gar nichts. Und doch, wir sind so viele. Und doch, man sieht auch umgekehrt uns nicht. Man setzt sich für einen Einsatz ein, aber für uns nicht. Wozu flüchten? Unser kleines Boot, möglichst aus Holz, damit uns das Radar nicht sieht. Das wird uns aber nichts nützen. Das sehen wir schon, bevor es noch uns sieht. Das wird nichts helfen. Bald erhältlich wird unser Gestirn, unser Himmel dann sein. In der Ausführung Satellitenradar. Da sieht man das Kleinste. Das Kleinste aus Holz. Eiche Furnier. Eiche imitiert in Laminat. Ein Boot aus Papier. Nein, aus Plastikglump. Alles eins, man wird uns sehen. Man wird uns sehen. Man wird uns überall sehen. Wir verstecken uns. Aber es geht nicht. Wir ducken uns, damit uns der Delfin nicht sieht. Der verspielte, liebe, aufmerksame Dolphin, der uns aufspüren soll, bewachen, damit wir Armen nicht moniert und abmontiert werden können bei Ground Position Range, damit man uns auch gut und deutlich auf den Open Seas von Earth Observation Satellite Based Systems aus erspäht. Oh weh, das kann ins Auge gehen. Aber keine Angst, man passt auf uns auf. Auf dass wir Armen gerettet werden können bei dummen Unfällen auf See. Wir sind ja nur gekommen, damit er uns orten kann, wer auch immer. Damit er uns erwischt, damit er uns deutlich sieht. Einer muss uns ja ins Gesicht schauen können. Einer dort oben, der immer in der Optimization von Services in the Area of Border Surveillance Systems von die Combination von den Informationen von Cooperative Positioning Systems, VTS, AIS, VMS und LRIT und Remote Sensing Observation Systems, Radar in particular, immer erfolgreich. Dem passiert kein Fehler. Gut, dass wir sie haben. Gut, dass wir sie alle haben. Ja, auch die summenden Drohnen, dass sie uns bewachen, beobachten, über uns wachen. Ja, das ist es. Über uns wachen auf unserem Weg alles Seienden. Das Meer hat keinen Seier für unser Sein. Kein Sieb hält uns fest, wenn wir hinunter müssen. Kein Abflussgitter. Wir fließen einfach nur so ab. Nur so. Anders geht's nicht. Das Meer wird nach uns gleich wieder, bis die Nächsten kommen, gleich und glatt. Oder es wirft Locken. Nein, ich sage jetzt nicht, dass es uns gelockt hat, damit wir in seinen Wellen vergehen. Das wäre zu billig. Es wäre zu Recht und zu billig. Es wäre zu Recht zu billig. Aber was anderes als das Billigste gibt es für mich, für uns schon lange nicht mehr. Hat es nie gegeben. Egal. Die Menschen sind immer noch billiger. Ich nehme sie billigend in Kauf, das tun sie nicht. Sie kaufen uns nicht und sie nehmen uns nicht in Kauf, weil wir nämlich nicht für uns zahlen können und keinen Namen haben und weil für uns auch kein anderer zahlt. Namen haben wir schon, aber was nützen die uns? Sie wollen sie nicht wissen und sie sind unser Maß. Und sie tauschen uns gegen nichts. Unser Sein ist nicht geschickt, das stimmt. Wir haben uns geschickt, doch geschickt sind wir nicht. Wir sind die Ungeschickten. Die Beschickten. Wir beschicken das wackelige Boot, das schwindlige. Ja, so viele von uns werden nie ankommen. Fremde für Fremde, Maß für Maß. Taschenlampe für Nacht. Wir sind da, aber auch wieder nicht da. Wir haben nichts, doch tot sind wir auch nicht. Noch nicht. Diese Aufgabenteilung ist wichtig. Tod oder Leben. Jeder muss das Seine leisten. Das sehen wir ein. Das heißt, die einen sind tot, die anderen nicht. Wir noch nicht, aber viele von uns. Sie schaffen vielleicht noch mehr, wenn sie sich richtig anstrengen. Denn die Aufgabenverteilung im Staat verlangt, dass sie nicht tot sind, wir aber nach Möglichkeit schon. Dann sind wir endlich weg. Oder zumindest dezimiert, aus den Augen, aus dem Sinn, jedenfalls weniger, als wir waren. Dann reicht das Licht, das Strahlende für mehr Personen, für mehr. Das Licht reicht für mehr, wenn weniger da sind. Ist doch klar. Wir bemühen uns, ja. Ein wenig Geduld bitte, wir kommen nicht weiter, wir trauen uns nicht, denn da sticht ein Gott, der hat ja immer das bessere Blatt. Ja, du, Herr, du bist gemeint. Wir haben uns eine Kirche erwählt. Und dann hat ein Kloster uns erwählt. So, da wohnen wir jetzt wirklich. Sie können ruhig mal schauen kommen. Na, wir könnten schließlich auch woanders wohnen. Wir können es uns aussuchen. Wir können auch auf dem Meeresgrund wohnen, im Wasser, in der Wüste, zur Abwechslung ohne Wasser. Unsere Erfahrungen werden uns rechtzeitig zugeschickt werden, damit wir sie schon haben, wenn wir sie machen. Und dann sind sie überflüssig geworden. Wir brauchen sie nicht mehr. Im Wasser jede Erfahrung ohne dies komplett überflüssig. Heute können sie vielleicht nicht mehr kommen. Heute sind wir vielleicht schon wieder nicht mehr hier. Wir waren es nicht gewohnt zu wohnen. Und hier wohnen wir jetzt ein wenig. Was keinen kümmert, wir sind die Vergessenen. Uns kennt man schon nicht mehr, nachdem wir aufgetaucht sind. Wir sind untergebracht und weg. Wir sind aus der Kirche weg, das ist die Hauptsache. Daran haben nun wirklich alle gearbeitet. Daran haben viele gedreht und sie haben es erreicht. Jeder Mensch ist illegal. Das ist wahr. Jeder von uns. Sie hören Lärm und Streit in der Nachbarwohnung? Es gibt einen Konflikt? Wir kommen und machen das. Wir machen Lärm, Streit und Konflikt. Wir machen das mühelos. Denn Sie dürfen jederzeit um Hilfe bitten und die Polizei rufen. Die ist für Sie da. Für uns nicht. Für uns nicht. Für uns schon auch. Aber anders. Von der anderen Seite her ist sie auch für uns da, denn sie hat den Durchbruch zu uns geschafft. Sie hat vorhin die Tür eingetreten. Sie hat das Wasser glatt durchgetreten. Also fest ist es nicht. Macht ja nichts. Durch mancherlei Reden haben wir erfahren, dass die Polizei für uns da ist. Sie ist extra für uns gekommen. Nur um uns fortzuschaffen und Angst zu vermeiden. Selbstverständlich. Um selbst einzugreifen, fehlt uns die Erlaubnis. Wir sind nie diejenigen, welche eingreifen. Wir sind die, die abgegriffen werden, aufgegriffen oder die in die eingegriffen wird. Sehen Sie hier den Schlitz? Greifen Sie nur rein. Wenn Sie was finden, dürfen Sie es behalten. Wir dürfen das nicht. Da kommt schon der Bagger. Dieser wackelige Tisch war gespendet. Der gehört uns nicht. Das ist dem Bagger egal. Vermeiden Sie diesen Konflikt nicht aus Angst. Welchen denn? Na, den da. Greifen Sie in den Konflikt ein. Greifen Sie zu. Es wird sich für Sie lohnen. Wenn Sie einen Menschen in Not sehen, fassen Sie sich ein Herz und tun Sie etwas. Wenn Sie uns sehen, fassen Sie uns. Ergreifen, fassen Sie uns und gewähren Sie Sicherheit. Eine kleine Sicherheit. Ihrem Staat, Ihren Mitbürgern, Ihren Nachbarn. Und schmeißen Sie uns hinaus. Entfernen Sie uns wie einen Fettfleck. Entfernen Sie uns. Machen Sie uns weg. Retten Sie sich vor uns. Ja, so ist es gut. Nur so wird aus einer Gesellschaft, in der die Rechte der Menschen gerecht, zusammengerecht, auf einen Haufen geschmissen und mit dem Bulldozer zusammengefahren, ich meine, wo die Rechte geachtet werden, erst eine. Wie? Erst eine Gesellschaft natürlich. Die muss ja erst eine werden. Das wollen Sie doch, oder? Eins werden mit Ihnen und mit sich selbst. Dann müssen Sie auch nicht fliehen. Nicht über Wüsten und nicht übers Gebirg. Wir sind halt keine Gesellschaft. Oder nur eine kleine. Das heißt, noch keine. Wir sind nur viele. Nicht so viele wie die Tiere, aber schon auch viele. Zumindest mehrere. Aber keine Gesellschaft. Und nur so können Sie aus sich eine sichere Gesellschaft machen, indem Sie uns entfernen. Raus mit uns! Wir überlegen, wieso wir überhaupt entdeckt wurden. Es waren Hunde, die uns entdeckt haben. Die Freunde der Hirten, die treuen Helfer. Helfen auch Sie! Unsere Sachen sind eh schon weggeschmissen worden. Wir folgen Ihnen gern. Wir folgen auch Ihnen unverzüglich. Wir sind schon weg! Sie müssen die Sicherheit des Landes gewährleisten. Die Polizei muss das auch. Sehen Sie, da sind Sie schon zwei. Sorgen Sie für die Sicherheit und bringen Sie uns fort. Egal, wie Sie dabei verfahren, egal ob Verfahren oder keins, egal ob irgendwas oder nicht, jagen Sie uns fort. Schaffen Sie uns weg! Egal, wie das Verfahren gegen uns ausgeht, lassen Sie uns wegfahren. Oder lassen Sie uns einfach ins Wasser gleiten. Ja, dort, wo wir gerade sind. Lassen Sie uns los. Ist ja nicht schwer. Und ab geht die Post. Oder vielleicht nicht? Lassen Sie uns doch einmal gemeinsam wegfahren. Das wäre nett. Fliehen Sie doch mal mit uns. Aber nein, das wollen Sie nicht. Sie wollen wegfahren, aber nicht so. Doch nicht so, dass Sie sich nicht vorstellen können, von wo. Wo das Recht anfängt, hört der Grund auf. Jeder Grund. Das ist dann die Rechtsgrundstücksgrenze. Und sie verläuft genau hier. Genau. Treu dem Recht, richte nun über mich, über den Schutz der Götter hier, wie der Menschen, die es sich richten können. Wir nicht. Richtet über uns. Wir können nichts machen. Da kann man nichts machen. Unser Geist hat sie verstört. Seltsam, wir haben gar keinen. Unsere grasschänderischen Füße, das haben wir ja noch vergessen. Nein, wir haben es eh schon öfter, wahrscheinlich zu oft. Es haben sicher an die 100 Leute angerufen. Wir haben es eh gemeldet, dass auch das Gras vor der Kirche jetzt hin ist. Plattgedrückt, zerstört. Da wächst kein neues Gras mehr und wurde doch erst vorigen Frühjahr frisch munter gesät. Da wächst überhaupt kein Gras mehr. Da erntet keiner mehr. Unsere geschenkten Habseligkeiten vom Bagger entfernt. Alles weg? Wie grause Menschen missgestalten, zu schauen ihnen nicht zumutbar. Unsere Leiber halb Tier, halb Mensch. Wie diese Europa oder Io, also wer jetzt von beiden? Halb Mädchen, halb Kuh. Anstaunten die Menschen das Wunder. Sowas tun Menschen heute nicht mehr. Aber glotzen tun sie schon, in aller Ruhe. Sie wollen uns weg? Bitte, sofort! Raus! Ach Gott, wer erbarmt sich unserer? Wer erbarmt sich unser? Des Gottes Söhne können wir nicht sein. Das müssen andere sein. Wir wissen nicht wer. Denn wir sollen ja weg. Vielleicht nicht getötet, aber weg, fort, so. Dieses Geschlecht hier kann sich rühmen. Die sind endlich weg. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Danken Sie mir nicht, das ist gar nicht nötig. Vielleicht haben Sie ja auch keine Lust mehr, einzutreten. Die Tür einzutreten. Ein Loch in die Mauer zu sprengen. Das Meer einzudellen, wenn auch nur vorübergehend. Nein, nicht gehend. Tränengas zu werfen, Tränen zu vergießen. Den Krempel, den ganzen Mist wegzuschaffen. Keine Lust mehr, wollen einfach nicht mehr. Denn der gute Wille gilt ja fürs Werk. Und eingebürgert sind schon längst andere. Die Tochter des Jelzin eingebürgert. Großartig! Wir hätten nicht geglaubt, dass das geht. Nur leider kommt es uns doch nicht zugute. Die Firma eingebürgert. Die Bank schon da. Die Bank vorhanden, sonst keine Einbürgerung. Es hat aber nicht geklappt. Macht ja nichts. Na, Ihnen macht das nichts. Das glauben wir gern. Aber dem Herrn vom Konzern ist es vielleicht nicht recht. Wir haben keine Verdienste und kein Verdienst. Wir haben auch Schwächen. Wir haben nur Schwächen. Wir sind und werden keine Bürger. Wir haben auch keine Bürgen. Wir haben nichts. Für uns spricht niemand. Und selbst sprechen wir auch nicht. Nein, auch unsere Toten sprechen nicht. Und schon gar nicht für uns. Genau wie unsere Taten. Die sprechen vielleicht, aber nicht für uns. Wie sollten sie auch? Sie sind weit fort. Unsere Taten und unsere Toten sind weit fort. Weiter geht's nicht. Ihnen wurde der Kopf abgeschnitten. Nein, nicht den Taten. Das ist meinen Cousins neulich passiert. Es wurde nicht ganz zufällig auf Video festgehalten. Ein Video oder Foto ist heute immer dabei. Wir sind nicht veranlasst. Von niemandem. Wir sind nur so da. Wir sind einfach nur da. Und alle sind tot. Wir auch schon bald. Sie werden sehen. Freuen Sie sich ruhig zu früh. Es ist zwar immer noch Zeit, genug Zeit, sich später zu freuen, denn wer zuletzt lacht, der muss wirklich was zu lachen haben. Und wenn wir weg sind, können Sie sich noch einmal freuen und immer wieder freuen, dass wir weg sind, dass Sie diesen Konflikt gewaltfrei gelöst haben. Denn eine andere Gewalt hat ihn in Ihrem Namen gelöst. Das wollen Sie aber nicht zugeben. Wer schreibt davon? Wer singt davon? Wer macht was? Wer tut etwas? Wer zwingt die Leute hier und ihre schwindelverwirrten Blicke, verwirrt von all dem Schwindel, den sie uns erzählen? Wer zwingt sie fort zu den anderen Ermordeten? Zu den Seinsmöglichkeiten des Miteinanderseins. Wir sagten es schon, wir wiederholen es jetzt, falls Sie es nicht mitgekriegt haben. Gehört unstreitig die Vertretbarkeit des einen Daseins durch ein anderes. Sie wollen sich von uns aber natürlich nicht vertreten lassen. Das verstehen wir. Sie wollen ja nicht einmal, dass wir uns vor der Kirche die Beine vertreten. Das ruiniert den schönen Rasen ja noch mehr. Jedes Mal mehr. Wir sagten es schon, weil Sie es uns gesagt haben. Den Rasen, der eben erst, wer hat gesagt, letztes Frühjahr? Frisch angelegt worden ist, wie das Knäblein der Mutterbrust. Denn hören Sie, die weite Mannigfaltigkeit vertretbarer Weisen des In-der-Welt-Seins, auch das sagten wir schon. Es macht uns aber solchen Spaß. Bitte treten Sie zurück. Bitte zurücktreten. Hier kommt der Strom. Bitte treten Sie von der Kante zurück. Wir bringen anderen Fairness und Respekt entgegen. Das wird von uns verlangt. Wir sollen andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Bitte, das machen wir. Wir bringen Respekt entgegen. Er geht uns sogar voraus, der Respekt. Dann kehrt er um und kommt uns entgegen. Das kommt uns sehr entgegen. Denn auch wir bringen ihm etwas entgegen, entgegnen wir. Wir bringen ihm ein weiteres Mal Respekt entgegen, weil wir Respekt ja auch ein weiteres Mal bekommen haben. Wir erinnern uns nicht, wann das zuletzt war, aber bekommen haben wir was. Ich glaube, eine Thermoskanne, weil es in der Kirche so kalt ist. Und genau so. So wollen wir behandelt werden. So wollen wir selbst behandelt werden. Nicht wie die russische Präsidententochter. Die braucht keinen, kriegt aber alles. Wir aber bringen ihn freiwillig und freigebig. Wir bringen Respekt entgegen. Wo sollen wir ihn hinlegen? Wir waren so entgegenkommend, Respekt entgegenzubringen, weil Respekt auch uns erwiesen wurde. Wo sollen wir ihn jetzt hinlegen? Wo sollen wir ihn hinlegen, den Respekt? Und wo sollen wir uns dann selber hinlegen? Der Respekt hat sich zu sehr ausgebreitet. Kein Platz mehr übrig. Wo sollen wir ihn hinlegen und uns? Sollen wir ihn neben unsere Talente und Stärken legen, damit wir ihn gleich haben, wenn wir auf unsere Talente und Stärken zurückgreifen wollen? Der liegt dann gleich daneben, der Respekt, den wir uns erworben haben, oder nicht? Also gestohlen haben wir ihn nicht. Ehrenwort. Doch. Ehrlich erworben. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir jetzt. Wir bringen auch Fairness. Wir bringen Respekt und Fairness entgegen. Ja, dort liegen auch schon unsere Talente und Stärken beieinander, die wir vorhin bereits abgelegt haben. Wir wollten ja die Hände frei haben. Wir brauchen das hier nicht. Wir brauchen diese Sachen nicht. Niemand braucht sie hier, die Fairness. Nein, den Respekt auch nicht. Uns selbst auch nicht. Wir legen zusammen, was wir haben, und dann wird es vom Bulldozer, noch dösend in der Eiseskälte vor der Kirche, im gefrorenen Gras, selber gefroren, wir alle gefroren, allerdings drin im Gotteshaus, dann wird das alles weggeschafft und aus. Weg und aus. Wir wollten dieses Reiches Bewohner sein, aber wir dürfen nicht. Eine Wohnung. Dicht und still zu haben mit den anderen, das wäre schön. Doch gefällt's euch nicht. Unser Schirm wollt ihr nicht sein. Und alle Bürger, welche jenen Schluss gefasst, uns zu entfernen, uns aus ihren Augen zu schaffen, die gehen jetzt zur Wahl und wählen ihr Wohl. Erwartet ihr nun bessere Freunde noch als uns? Wen erwartet ihr denn? Bessere als uns? Nicht zur Schande wären wir euch geworden. Wir hätten uns geschämt, gern geschämt, immer, wenn ihr es von uns verlangt hättet. Denn Schutzbedürftigen wird behend ein jeder Mund Leumund. Gerücht macht leicht berüchtigt und verhasst. Verzeiht uns. Wohnung hätten wir gern bereitet gehabt, was immer die Stadt hätte uns geben wollen. Lasten und Pflichten hätten wir gern übernommen. Was immer Vater Staat uns geraten hätte, wir hätten es bewahrt, treu und gläubig. Denn Scheu und Scham sind uns teurer als das Leben, das wir sowieso nicht führen können. So, und jetzt preisen wir gern noch irgendwas, gern noch euren Gott. Wir waren ja in seinem Haus, hat gut ausgeschaut und war ordentlich aufgeräumt. Zumindest so lange, bis wir gekommen sind und unser Lager aufgeschlagen und uns eine Lungenentzündung und mehrere Hungerstreiks geholt haben. Wir sind die Unangekündigten, die Schutzflehenden, die Festgenagelten. Nein. Die nicht. Sowas würden wir mit uns denn doch nicht machen. Das kann von uns aus ihr Gott machen. Wir machen das nicht. Mitleidig schauen nur wenige auf uns. Das Verschwinden, das Wegwenden von uns, und zwar beidseitig nach der einen Seite wenden und dann nach der anderen, das hält uns beweglich. Gut. Das Ungerührtsein von Gerührten, von über Katzenvideos Gerührten, von Hundebabys Gerührten. Uns verhüllt, naht schon die Zukunft. Doch obwohl verhüllt, sehen wir sie. Wir haben auch schon den Abgrund ergründet. War gar nicht so schlimm. Einen Grund haben wir dafür nicht gehabt. Wo doch sogar das Meer einen hat, irgendwo. Wir wollten einfach nur schauen. Ja, die Zukunft sehen wir auch bereits. Ja, die, dort drüben, im noch geheimeren Dunkel. Sagen Sie uns, worum wir noch flehen sollen. Und vor allem, warum? Zu wem? Dass uns Recht geschieht. Darum beten wir. Das erfülle mein Gebet um freies Geleit, um ein Los, das gewinnt, um ein besseres Los. Aber es wird nicht geschehen. Es wird nicht geschehen. Es ist nicht. Wir sind gar nicht da. Wir sind gekommen, doch wir sind gar nicht da. Die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek mit Matthias Hase, Christoph Jöde, Bettina Lieder, Jonas Minte und Janina Sachau. Technische Realisation Peter Harsch. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk 2014. Dramaturgie und Redaktion Herbert Kapfer.